sich dumm einfängt und sich selber liebt. Für jeden Scheiß würden sie sich bekriegen. Die Welt muss brennen und in Asche liegen. Ich will die Brennen sehen.